Wien 2, Rembrandtstraße 36. Letzter Wohnsitz von Moritz und Regina Schaffranek. Mein Vater stammte aus Niederösterreich und war Schuhmacher von Beruf. Im Ersten Weltkrieg war er eingerückt. Da hat meine Mutter Obst auf der Straße verkauft, um etwas Geld zu verdienen. Meine Eltern hatten sehr wenig Geld. Wenn die Geschwister sich gegenseitig besucht haben, hat jeder immer das Nachtmahl mitgebracht. Aus einem Brief von Josef Schaffranek, der 2011 im Alter von 100 Jahren gestorben ist. 1938 blieben Moritz und Regina Schaffranek in Wien, weil das Geld für die Emigration nur für die beiden Söhne Josef und Walter reichte. Die Tochter Trude war mit Leoch Radetzky, einem Katholiken, verheiratet. Mein Opa ließ sich trotz zahlreicher Befragungen durch die Gestapo nicht scheiden und bewahrte so meine Oma und ihre Tochter Lotte, meine Mutter, vor der Deportation. Als Moritz und Regina Schaffranek im Dezember 1941 abgeholt wurden, waren Trude und Lotte, sie war damals 6,5 Jahre alt, dabei. Sie haben ihnen gewunken, als sie auf einem Lastwagen abtransportiert wurden. Danach sind sie wochenlang zum Nordbahnhof gegangen, weil sie hofften, sie bei der Abfahrt mit der Eisenbahn noch einmal sehen zu können. Meine Mutter hat es bis zum Ende ihres Lebens nicht ausgehalten, wenn jemand mit dem Zug weggefahren ist. Vera Gerard, Urenkelin. Moritz Schaffranek, geboren am 13. Juli 1878, und Regina Ella Schaffranek, geboren am 4. Juni 1879, wurden 1941 nach Riga deportiert und ermordet.